Kundgabe 3317. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.11.1944. Gottes Liebe bestimmt das Schicksal des Menschen. In unverminderter Kraft strömt meine Liebe gleich fort meinen Geschöpfen zu. Und diese Liebe lenkt auch das Schicksal des Menschen auf Erden. Immer setze ich das geistige Ausreifen dessen allem zum Ziel, was geschieht. Jedoch, ich nehme Anteil an jedem Geschehen und dessen Auswirkung. Ich begleite den Menschen stets und ständig, fühlbar für ihn, wenn er sich mir hingibt, oder auch unbemerkt, wenn er keine Fühlung mit mir sucht. Niemals lässet meine Liebe zu meinen Geschöpfen nach. Und diese Liebe müsstet ihr Menschen immer als Grund gelten lassen, ob Freude oder Leid euch auf eurem Erdenwege begegnet. Denn ich weiß wahrlich am besten, was euch dienlich ist für euer geistiges Ausreifen. Und darum dürfet ihr niemals verzagt oder enttäuscht sein von eurem Schicksal. Denn da meine Liebe es bestimmt hat, ist es gut für euch, wenngleich ihr es zuweilen schmerzlich empfindet. Meine Liebe gilt euch seit Ewigkeit, doch ihr fasset dies nicht, solange ihr euch nicht selbst zur Liebe gewandelt habt. Meine Liebe bleibt gleichfort dieselbe, und die Innigkeit meiner Liebe kommt zum Ausdruck in meinem Heilsplan, der jeglichem Geschehen und jeglichem Schöpfungswerk zugrunde liegt. Wollte ich euch nicht retten aus geistiger Not, wollte ich euch nicht zu mir ziehen, weil ich euch liebe, so wäre die gesamte Schöpfung nicht, denn sie hat allein diese Annäherung von euch an mich zum Zweck. Und so wie die gesamte Schöpfung entstanden ist aus meiner Liebe zu dem Geistigen, das von mir abgefallen ist, so wie ich für euch unfassbare und unübersehbare Werke entstehen ließ, zum Zwecke der Rückgewinnung dieses Geistigen, so ist auch das Erdenleben des Geistigen in der Verkörperung als Mensch von meiner Liebe gelenkt und jede Einzelheit des Lebens vorausbestimmt, auf das ihr das letzte Ziel erreichet, mit mir euch wieder zusammenzuschließen. Doch ihr müsstet wissen und glauben, dass meine Liebe euch umgibt, immer und ewig, und diese Liebe auch erkennen im Leid, in für euch schwer tragbaren Lebensverhältnissen, in irdischen Misserfolgen, in Krankheit und Unglück jeglicher Art. Wenn meine Liebe dies nicht für euch als heilsam erkennen würde, dann würde es euch wahrlich nicht beschieden sein. Ich aber wende Mittel an, die euch Erfolg eintragen können, weil meine Liebe zu euch übergroß ist, ihr aber in Gefahr seid, mir verloren zu gehen, so ich euch alles erspare, was euch auf Erden bedrückt. Vertrauet mir und meiner Liebe, die nie aufhört, und gebet euch schrankenlos meiner Führung hin. Lasset mich sorgen in jeder irdischen Not und denket nur an euer Seelenheil. Schaffet emsig für eure Seele, strebet mein Reich an, das nicht von dieser Welt ist, und überlasset mir jegliche Sorge um euer Erdendasein. Es ist nicht mehr lang. Und jede Zeit sollet ihr nützen und geistig streben. Ich allein weiß um eines jeden Menschen Lebenslauf, und dieser wird nach meinem Willen zurückgelegt. Also ist jede ängstliche Sorge unnötig, weil ihr nichts ändern könnt, was ich bestimmt habe, also auch nichts verbessern könnt durch eure ängstliche Sorge. Nur seid liebevoll gegeneinander, helfet, wo ihr helfen könnt. Und wo eure Kraft nicht ausreichet, dort vertrauet auf meine Hilfe. Denn meine Liebe ist immer für euch bereit und sie lässet euch nicht länger in der Not, als es dienlich ist für eure Seele. Und wenn euch euer Schicksal hart dünkt, auch dann dürfet ihr nicht an meiner Liebe zweifeln. Denn kann wohl etwas über euch kommen ohne meinen Willen? Und mein Wille ist von meiner Weisheit und Liebe bestimmt, die allem, was geschieht, zugrunde liegen. Selbst das Schlechte lenkt meine Liebe zu euch zum Guten für eure Seele. So ihr euch nicht meinem Willen widersetzet, so ihr widerstandslos und ergeben alles entgegennehmet und traget, was ich euch sende. Und darum banget nicht und seid nicht verzagt. Meine Liebe ist ständig bei euch, weil sie nie und nimmer geringer werden kann, als sie war von Ewigkeit. Nur trachtet danach, dass ihr diese Liebe zu spüren vermöget, indem ihr einen Lebenswandel führet nach meinem Willen, indem ihr euch in der Liebe übet und dadurch meine Liebekraft in euch aufnehmen könnt. Denn ob ihr euch für meine Liebeausstrahlung empfänglich macht oder nicht, das steht euch völlig frei. Euer Leben aber ist um vieles leichter, so ihr euch von meiner Liebe geführt und betreut wisst, so ihr mich fühlet und in allem meine Liebe erkennet. Darum bleibet verbunden mit mir durch Gebet und Liebeswirken, und ihr werdet Kraft empfangen für euren Erdenlebensweg und nichts zu fürchten brauchen, was auch kommen mag. Denn ich selbst leite euch bis zu eurem Lebensende. Amen.